Es kommt der Heldenheld, des Satans Fürst und Schrecken, der selbst den Tod gefällt. Vertieft der Sündenflecke, so streut der Feinde auf. Ein Terpein und holt den Sieger ein.